ist hier. Ja, das ist das dritte Mal, dass wir im Adventskalender erscheinen dürfen. Erscheinen, stimmt. Ich sag mal Kölle Alarv. Ja, um hallo. Um hier den Reigen zu eröffnen für Feste, die nicht stattfinden. Angeblich, ne? Die also angeblich nicht stattfinden, ja. Es hat ja geheißen, Weihnachten fällt aus. Ja. Der Blick in die diversen Prospekte, die den Zeitschriften beiliegen, lassen anderes vermuten. Das würde ich so auch mal sagen. Ja, ich habe da heute schon drüber nachgedacht, Weihnachten fällt aus. Ich freue mich ja jetzt, wenn diese Zwangsbetroffenen, die auf diversen Social-Media-Kanälen, die jetzt jahrelang gemeckert haben, dass ihnen Weihnachten völlig auf die auf Eier geht. Ne? Genau, oder dahin. Da, genau, und wohin auch immer, was auch immer ihr habt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal so spätestens, ja, so kurz nach Nikolaus dann anfangen zu meckern, dass es kein Weihnachten gibt dieses Jahr. Das ne? Könnte man, passieren, man dass das so wird. Man kann es ja keinem recht machen. Ne? Jetzt fällt es tatsächlich mal quasi aus, also laut Order de Mufti. Und ich freue mich schon. Ich werde, glaube ich, ab dem dritten Advent spätestens den Hashtag Weihnachten muten auf jeden Fall. Und fällt aus. Und fällt aus kann man, glaube ich, generell mal muten, vorsichtshalber. So wird es sein. Ja, jetzt weiß ich nicht. Kann ja sein, dass jetzt, wenn das hier gesendet wird, dass wir schon den dritten Advent schon durch haben. Also dann, jetzt könnt ihr reinhauen. Ab jetzt ist mir egal. Also wird ich Weihnachten ausgefallen worden sein? Ja, das genau. Das, wir müssen ja immer die Zukunftsform perfekt quasi plus Quamperfekt Kaulquappen werf deine Beine weg, Fall. Den müssen wir auf jeden Fall immer bemühen, wenn wir hier was sagen an der Stelle. Das ist richtig. Mhm. Ja, aber du sagst ein wahres Wort mit dem Thema Prospekte. Ich sollte. Nein, ich darf. So. Mhm. Ich darf. Ich darf ja meine Zeit in einer sehr, sehr wirklich, das ist jetzt ernst gemeint, in einer sehr, sehr schönen Umgebung und mit sehr, sehr lieben Menschen verbringen zurzeit. Das muss man natürlich festhalten. Was hier natürlich eins der Highlights ist wenn am Sonntagnachmittag das sogenannte Anzeigenecho verteilt wird. Ja, das oberbergische Anzeigenecho. In diesem kleinen oberbergischen Dorf mit einem Griechen und einer Bäckerei. Immerhin. Ich möchte jetzt nicht über Hundsheim reden an der Stelle. Bäckerei offen, Grieche zu. Gar nichts da. Nichts ist davon da. Wir haben zwei Zigarettenautomaten. Das haben wir nicht. Punkt. Der Zigarettenautomat steht in dem besagten Griechen. Ach, und einen Briefkasten haben wir auch noch. Ja. So eine gelbe Kiste, wo Abholung 16.30 Uhr draufsteht. Ja, wer wird denn da alles abgeholt? Ja, ich frage mich auch. Also ist natürlich praktischerweise neben der Bushaltestelle, weil genauso häufig kommt ja auch hier der Bus vorbei in uns. Ja. Und an Weihnachten wahrscheinlich gar nicht, da fällt der auch aus, oder? Jetzt habe ich dich aber je unterbrochen. Ja, ich wollte ja mein Leben, meine Mittel. Ich grüße Loriot. Ich habe gehört, man sollte im Podcast immer Loriot zitieren, da stehen die alle drauf. Ich jetzt aber, weiß ich nicht genau. Genau, Prospekte, Prospekte. Früher war mehr Lametta. Ja, Anzeigenblättsche. Da findet Weihnachten statt, ne? Hammer. Das kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel. Wir haben da schon, in dem Falle vor einigen Tagen mal drüber gesprochen, was da so alles geht, ne? Und so ein paar Highlights. Hast du auch, ich kann ja sagen, was ich habe, hast du auch einen Prospekt zur Hand? Hast du dir was ich habe, ist schon alles im Katzenklo. Ich habe einen Prospekt auf dem Schirm sozusagen. Online? Ja. Pass auf, ich habe hier richtig, ich versuche mal, ob man das hören kann. Oh, das klingt gefährlich nach Papier. Ja, richtiges Papier. Ja. Also, genau. Und ihr habt mir auch, sage mal so, den High-End-Laden, High-Quality. Laden hier in einem anderen Dorf rausgesucht. Und das ist jetzt keine Werbung, das ist, und wenn, ist mir auch egal. Ich finde, der ja, Name ist schon Programm. Das Ding heißt Center Shop und der Subtitle, der immer gern genommen wird, da steht dann, da geht was. Da geht was. Zu Center Hause Shop. Ist es doch am schönsten. Da geht was. Da geht was. Und in diesem Prospekt findet Weihnachten definitiv statt. Und das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Für alle, die jetzt traurig sind, holt euch ein Prospekt von der Firma Center Shop. Da ja. habt ihr Weihnachten, bis die Hirten kommen. Also ist überhaupt kein Thema. Ne? Ich habe das auch gerade entdeckt, nämlich bei dem Portal kaufda.de. Kaufda.de, okay. Ja, da gibt es auch das, ich schätze mal fast, das ist das gleiche Prospekt. Ah, die haben denselben Zulieferer aus Asien, nehme ich mal an. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Also ich werde mal beginnen mit einer Bildbeschreibung, weil das. Also das ist das Center Shop Prospekt tatsächlich. Ja. Bei kaufda.de gibt es alle Prospekte. Ah, okay. Online sozusagen. Dann könnten wir den Link dazu. Achso, nee, wir veröffentlichen ja nicht. Naja, nee. wir legen den mal bei. Mal gucken, was draus wird. Also ich würde halt sehr gerne mit einer Bildbeschreibung anfangen. Ich hatte ja Deutschleistungskurs. Da war ja Bildbeschreibung auch mit drin. Ah ja, stimmt. Du hattest ja den Deutschleistungskurs von uns beiden. Dieses... Ja. Ja, und Handarbeiten und Namen tanzen. Ja. Das hat mehr Spaß gemacht als wie Physik. Als wie Physik zum Beispiel, genau. Ne? Ich hatte nicht den Deutschleistungskurs. Ja. Das ist, wenn du weißt, ob seitdem ich da bin, mit D oder T geschrieben genau. wird. Ne? Dann hast du Deutschleistungskurs gehabt. Und es ist auch nebenbei immer eine gute Idee, das auf Twitter den Leuten immer mal wieder zu sagen, dass sie falsch geschrieben haben. Da freut sich jeder drüber, wenn er so eine Antwort kriegt. Weil man möchte ja gerne dazulernen. Entschuldigung, ich bin jetzt gleich. Also Bildbeschreibung. Ich habe gesagt Bildbeschreibung. Und was halt als erstes auffällt, wir sehen im oberen Teil dieses Heftchens eine. Ich nehme an, es ist eine Frau. Kann ich aber nur an den Augen vielleicht erkennen. Die hat eine Schutzbrille und so einen Papieranzug an, wie man ihn trägt, wenn man zum Beispiel die alten Asbestböden irgendwo aus einem Haus rausreißt. Und ja. Handschuhe hat sie an. Sie sitzt auf einem Sofa, im Hintergrund steht ein vierarmiger Leuchter. Mit Kerzen. Aha. Es gibt zur Rechten einen Weihnachtsbaum und sie sitzt auf einer Couch. Die Couch ist geschmückt mit folgenden Accessoires. Es gibt eine Art Futterbox, sage ich mal, mit Bananenbrot, Salat und irgendwas Rotem, was ich selbst mit Brille nicht weiter dechiffrieren kann, was es ist. Paprika. Vielleicht, bestimmt Paprika. Vielleicht ist es Paprika. Wir wissen es nicht genau. Könnte auch was anderes sein. Das ist zur Rechten und zur Linken sehen wir, ich zähle durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rollen Klopapier und einen Spender mit einer grünen Flüssigkeit, wo ich mal sagen würde, es ist sehr wahrscheinlich Pfefferminzschnaps, Waldmeisterschnaps oder aber es könnte sich natürlich auch an der Stelle um ein Desinfektionsmittel handeln. Ah ja. Kann ich aber so nicht genau sagen. Und dann kommt die Krönung. Man sieht es kaum, dass es gefotoshoppt ist. Es regt mich das, so auf. Ich muss husten. Vielleicht trinke ich mal einen Schluck. Das hat nichts mit der aktuellen Pandemie zu tun. Das ist das normale Husten von. Ja, ja, nee, das ist. Ach, Sie haben dieses das, C. Das, was wir kennen. Ja, Sie haben dieses C. Ja, das stimmt. Ich habe Camel. Ja, genau. Ist richtig. Und auf der Lehne von dem Sofa wurde, wie auch und warum auch immer, ich würde sagen, ein Hamster draufgepoppt. Ja. Ich schicke dir das Foto später nochmal zu. Ich habe das hier in der Ansicht. Ja, oder was ist das für ein irgendein Tier ist auf der Lehne Siehst du es, wenn man, Ja, wenn man, ja. ja, genau. Das Oh, ist, ist das schlecht. ja. Und man sieht die Umrisse auch, dass das irgendwo rausgeschnitten wurde und da reingesetzt. Ja. So werden wir auf jeden Fall von der schönen, gerne genannten Firma Center Shop begrüßt. Zu Hause ist doch am schönsten. Zu Hause ist doch am schönsten. Und ich muss sagen, wenn ich das Bild anschaue, sage ich, ja. Entschuldigung. Genauso, denke ich, sollten wir Weihnachten feiern. Das ist gut, das macht Spaß, da freut sich die ganze Familie. Und ja, also das jetzt nur zum Opener für dieses großartige literarische Werk, wo ich sehr dankbar bin, dass das Anzeigenecho des Oberbergischen Kreises mir das zur Verfügung gestellt hat, heute hier für diese Sonderfolge für den Podcast-Kalender, Podcast-Adventskalender ist richtig, ne? Podcast-Adventskalender, genau. Ja, also da denke ich mal, so kann das losgehen. Ja, direkt unter diesem besagten Bild ist in einer Weihnachtsgirlande eingerahmt Ja. wahrscheinlich die Highlights dieses Prospektes, nämlich zum Beispiel den LED-Blütenbaum mit 48 LEDs, netzbetrieben, warmweiß, Höhe 45 cm für Ja. 7,99 €. Oder Genau. auch die Weihnachtsmannfigur Höhe 80 cm für lächerliche 39,99 €. Genau. Gefolgt von dem wunderbaren, wo ich wirklich sagen muss, da war ich wirklich kurz versucht. Ist ja auch der Ja, Preishammer. es ist auch der Preishammer und es ist ein Zweipackstück, was immer das heißt, aber das muss toll sein. Es ist ein elektrischer Kamin, Da Vinci, Ja. 1,10 mal 96 mal 36 cm mit Flammeneffekt, Leistung 1800 Watt für Räume von 20 bis 30 Quadratmeter für schlappe 199 Euro. Und damit Ich mag 100 das. Euro billiger wie der Ursprungspreis. Das Da genau. muss man zugreifen. Genau, das wird dem geneigten Leser mitgeteilt durch eine kleine 299,00, die mit einem roten Strich von rechts oben nach links unten und einem weiteren von unten links nach rechts oben dargestellt wurde. Ich sag mal, großartig. Großartig, ja. Großartig. Gefolgt vom Mund-Nasen-Schutz verschiedene Weihnachtsmotive für 1,99. Ja, 43 bitte, 4812. Was sind denn das für Weihnachtsmotive? Ich kann die gar nicht erkennen. Nee, das kann ich auch Außer die nicht. Das ist Schneeflocken kann ich hier nichts erkennen. zu klein. Es sind wahrscheinlich nur Schneeflocken, oder? Nee, Ja, keine so Ahnung. irgendwas Streifenmäßiges Oh. ist es auch noch dabei. Naja, Ja, es gut. ist auf jeden Fall ein Ja, großartiger genau. Auftakt Ich denke auch. in diesem Prospekt. Gefolgt von einem Adventskalender-Bastelset, 72-teilig, eine weitere LED-Lichterkette, 80 LEDs mit verschiedenen Fahrtennetzbetrieb für drinnen und draußen 9 Meter und IP44. Wenn einer weiß, was IP44 heißt, bitte schreiben Sie eine Weihnachtspostkarte an den Podcast Adventskalender at wir wissen auch nicht, wie es geht.com. Und dann haben wir, was haben wir, was ist das denn noch? Ein Handbund. Ein Handbund. Nordmanns. Ja. Nordmann, oder? Genau. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, was das sein Nordmann soll. oder Nobis. Also das sind entweder die eine oder die andere Fichte. Ah, okay. Ach, das sind Fichtenarten. Genau. Und dann steht dazu mehr im Innenteil des Prospektes Ah, oh, das, wahrscheinlich. oh, das, da kommen wir später. Im dunklen Fichtendickicht stehen dunkle Fichten. Ja, gut, das werden wir jetzt nicht. Das kann schief gehen. Wenn man sich da verspricht, dann macht man wieder was, was dann nicht jugendfrei ist. Genau. Nebenbei umrahmt wird das Ganze von einer Hantelbank für 79 Euro, einem Langhantelset mit einer Frau mit nur einem Bein, weil der Preis Echt? so blöd, Stimmt. so blöd, blöd da drüber ist. Ach, man kann Und den Fuß erahnen. ein Gadget für die ganze Familie ist natürlich die LED-Wildkamera. 3,8 Megapixel mit Blitz, batteriebetrieben, wasserfest von der Firma Denver. Und dazu eine passende Herrenfließjacke. Dann, sehr überraschend, das ist quasi, also vom Spannungsbogen ist es natürlich Das ist super. echt genial. Mitten in diesem, ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen bildlich vorstellen, mittendrin kommt jetzt Kartoffeln. Selina, Selina. 10 Kilogramm. Ursprungsland Deutschland. Klasse 1. Wow. Es ist also unglaublich 5,99, das heißt, Kilopreis ist dann knapp bei 60 Cent wahrscheinlich. 60 Cent steht hier, ja. Ja. Also ich finde, das ist, also ich finde ja, muss ehrlich sagen, allein dieses Prospekt. Also Weihnachten fällt nicht aus, Weihnachten gibt es Kartoffel. Ja, es ist für mich schon wie ein Weihnachtsgeschenk, dieses Prospekt. Darunter kommen dann diverse Hygieneartikel, Toilettenpapier, 24 Rollen dreilagig, was man halt so braucht. Aber kommen wir jetzt mal zu den richtig, richtig spannenden Dingen, glaube ich, oder? Innenteil? Genau, wir bewegen uns jetzt in den Innenteil. Innenteil. Das war ja jetzt quasi nur der Prolog. Ne? Kommen wir mal zum Innenteil. Der Handbund ist aber nicht im Innenteil. Nee, der Handbund, ich weiß nicht, ob der später noch. Was ist denn ein Handbund? Ach, das ist, weißt du, das sind so im Prinzip zurechtgeschnittene Astspitzen. Ja. Da kannst du dann, eigentlich kenne ich die nur, wenn du einen Adventskranz oder so einen Kranz, Haustürkranz bindest. Ach so. Da hast du immer diese Handbünde, da machst du ein paar zusammen, machst du da den Draht drum und bindest den an die Schnur. Ach so, dann tüttelst du diesen grünen Draht dann da irgendwo. Genau, dran. Da kannst du so ein, oder du flechtest das um diesen Korbkern, diesen runden, und machst dann Adventskranz draus. Und, ja, also da kenne ich das her und ich gucke gerade mal tatsächlich auf der letzten Seite. Ach, du blätterst schon vor. Mhm. Ja, das tut mir leid. Das macht der Offenbartcast aber auch immer mal wieder, dass die vorblättern. Also darf ich das auch mal? Blätter die direkt weiter zur Offenbarung? Immer bisschen oder durch. Also, und dann, ja, schöne Grüße nebenbei. Ja, das wird hier grammweise verkauft. 500 Gramm für 1,99. Das ist schlau. Ja. Ich frage mich nur bei der Trockenheit, die wir dieses Jahr hatten, wie lange so ein Handbund dann hält, bis er rieselt. Aber das werden die Feuerwehreinsätze der nächsten Wochen und Monate zeigen, wie trocken die Adventskränze tatsächlich waren sind, bevor sie. Das vielleicht werden die ja auch noch verboten nebenher, dass man das auch das wegen, noch wegen der Verletzungsgefahr. Wegen der Küchenbrandgefahr. Genau, das hat ja keiner Zeit jetzt im Moment. Für solche Dinge. Ich glaube aber, die Seite 1 und 2 können wir eigentlich großräumig umfahren an der Stelle. Also es gibt jede Menge Weihnachtswichtel, Weihnachtsmänner und ist das ein Weihnachtstroll da, hier, der mit der großen Mütze ganz außen? Ich denke schon. Mit der Nase? Ja, wo nur die Nase rausguckt. Ich finde die herrlich, die Dinger. So viel Mütze, da könnte ich mir die ganze Fensterbank von vollsetzen und nachts anleuchten, sodass, wenn die Nachbarn vorbeigehen, hier schnell wieder weggucken. Ah ja. Das ist ja eins von diesen gefürchteten Stehrümchen, heißen die. Genau. Stehrümchen, die setzen viel Staub an. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen. Wir sind auf Seite 4 und 5. Ja, wie soll ich mal sagen, zum Phallus-Symbol jeglicher guten Weihnachtsfeier, der Weihnachtsbaum. Auch den können wir natürlich hier in vielen Ausführungen sehen. Imperial Pine. Allerdings, Pine. Ich sage das nur ungern. Imperial Pine? Teilweise sind die ohne Ständer. In Naturgrün aber immerhin. Aber in Naturgrün, ja. Aber was das für Material ist, steht nicht. Geht aber los bei 3,99. 90 Zentimeter, 90 Zweige. Donnerwetter. 3,99. Und schon hast du ein Bäumchen, ne? Und 2 Meter, 10.200 Zweige, 34,99. Ja. Aha, das wird pro Zweig verkauft? Was haben die denn da gemacht? Das ist ja auch wieder witzig. Ja, das ist, aber ich denke, da freut sich 34, auch der. 34,99 geteilt durch 1.200? Ja. Das ist also pro Zweig 3 Cent. 3 Cent pro Zweig. Und wenn ich jetzt die 3,99 durch die, 3,99 geteilt durch, mein Rechner arscht mich hier. Ach so. 3,99 geteilt durch 90 Zweige, dann ist der kleine Weihnachtsbaum aber indirekt teurer. Da kostet ja der Zweig 0,44 Euro. Also 4,4 Cent. Also sollte man den großen kaufen. Dann lohnt sich der große. Ja. Da kann man auch bestimmt 8 kleine von machen. Also für alle Sparfüchse. Und sonst hat man jede Menge Handbünde aus Kunststoff. Für alle Sparfüchse unter unseren Hörenden. Kauft den großen, macht mehrere kleine draus. Ist super. Weihnachtsschlitten, Dekoschlitten 6,99, Deko Hirsch 4,99, Deko Kerze 2,99 und natürlich Schneemannfiguren bis Wunschglas mit Engel. Bis das Christkind kommt. Was, wo hast Bastelmoos. Du Wunschglas? Oh, ja. Wunschglas mit Engel, Höhe 5 cm, 1,49. Ja, da kann man was reinmachen wahrscheinlich. Steckschaum. Saughaken. Ah. Ich glaube, der Steckschaum ist gut, wenn du auch die, den Handbund gekauft hast. Sie kannst da bestimmt irgendwie... Gibt es die im Bundle? Und Basteldraht. Ja, natürlich gibt es Mützen. Jede Menge Mützen. Jede Menge LED-Kerzen in verschiedenen Ausführungen. Alle IP44, das scheint irgendeine Norm zu sein. Denke ich mal, oder? Vielleicht ist das auch nur der Sockel, der Stecksockel. Oder der Stecksockel. Das keine Ahnung. Gibt es auch irgendeinen mit einem anderen? Alle IP44. Naja, wir 120, 80, 48, 40 LEDs, 160, 10, 210, 20, 20, 20, 30, 10. 137, was ist das denn für eine Idee? IP44 beschreibt eine Schutzart für Lampen und Leuchten sowie weitere Elektrogeräte. Aha. Also, es ist safe. Es ist safe. Haben wir einen Elektromeister unter den Hörenden? Das würden wir gerne genau wissen. Alle nicht betriebsbereiten Lichterketten oder ähnliche haben Energieklasse A, Spektrum A, Stern, Stern, ne, A++. A, Netzbetrieb 220 bis 240 Volt. Nicht für Kinder unter 3 Jahre, weil Kleinteile verschluckt werden können. Das habe ich schon öfter gehört, dass Kinder so gerne an LED-Ketten lecken. Echt? Ja. Das sind die LED-Leck-Kinder. LED-Fenstervorhang 137 LEDs. Ja. Mein lieber Vater. Einmal ein Meter für, Achtung, liebe Hörenden, Für drinnen nicht nach draußen hängen, dann geht kaputt. 29,99. Dann für einen Quadratmeter Lichter LED-Ketten. Ja, dann geht kaputt. Dann ist das kleine Jesuskind traurig an Weihnachten. Ja. Ansonsten, ich blätter jetzt mal, ich mache mal hier schnell Vorlauf. Wir wollen ja die Leute jetzt auch nicht zu lang. Obwohl, ist ja egal, ihr könnt ja abschalten. Wir können ja trotzdem weiterreden. Und jetzt nicht zu lang. Auf jeden Fall gibt es dann jede Menge schöne Geschenke für die Holde daheim. Wasserkocher, Akkustaubsauger, Doppelkochplatte. Kann man mal schön so einen Zyklon-Akkustaubsauger kann man schön mal einmal hier den Macho raushängen lassen. Ich entschuldige mich jetzt schon an der Stelle für diesen Satz. Getränkefass. Ja. Oder eine Alu-Auflaufform. Kaffeebecher Weltenbummler. Das ist Seite 13, Frank, nebenbei. Ja, wenn du dort folgen willst. Und 300 Milliliter Fassungsvermögen. Ja, genau. Und Bügelbretter gibt es auch zu Weihnachten. Schön. Ja, kann man Weihnachten richtig schön mal bügeln. Ne? Das ist auch okay. Hast du nichts zu tun? Dann geh doch mal bügeln und im Keller, da bist du mir aus dem Weg. Schatz, sollen wir nochmal bügeln gehen? Genau. Mein Highlight auf Seite 13 nebenbei ist das große Getränkefass für 25 Liter und daneben sein Partner in Crime, der Medizinschrank. Ja, für die Kopfschmerztablette zwischendurch. Also ich finde, das ist schon, da wurde schon mitgedacht auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Und jetzt kommen wir aber zu der, warum wir eigentlich damit angefangen haben. Es ist nämlich eigentlich die letzte Seite. Da gibt es ein Wort, das mich doch aufgerüttelt hat. Das ist das schöne Wort, ich werde es langsam vorlesen. Frischer Adventskranz-Mix. Ich hätte gern einen Pfund. Ich kenne Mixgetränke. Ja? Ich kenne den großen Knabbermix von diversen Chipsherstellern. Nix. Bitte, ein frischer Adventskranz-Mix. Ich find, weiß nicht, wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige, der darüber lachen kann. Nein, du bist ja auch da, du kannst auch drüber lachen. Ja, schon. Ich hab schon. Ja, ja, hast schon gelacht. Sind wir schon zu zweit. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz toll. Ja, also den würde ich euch, den würde ich euch ans Herz legen. Was ich jetzt noch machen würde, hier sind jetzt noch gefühlt um die 40 Filialen mit den jeweiligen Adressen von dieser tollen Firma. Ich muss wieder, ich muss mich merken. Center Shop. Ich würde jetzt mal alle Filialen schnell noch vorlesen. inklusive Straße und Hausnummer. Und dann könnt ihr da gerne vorbei. Und dann ist die Folge eigentlich auch rum. Dann ist auch schon gut, ne? Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht. Das machen wir. Wir freuen uns natürlich, dass es hier noch Briefkästen gibt und auch sehr schön für Weihnachten. Spezialkleister 200 Gramm für 1,99 und ein Pinselset. Ja. Und damit ist quasi hier unsere Weihnachtslektüre durch, ne? Ja. Und was? Es macht allen einen Schein, dass Weihnachten nicht ausfällt. Nee. Und auch ganz, ach so, das muss noch erwähnt werden auf der letzten Seite. Nur, es kann ja sein, wenn es mal ist, Feuerlöscher, 1 Kilogramm ABC-Pulver mit Manometer inklusive Halterung, 9,99. Sollte man vielleicht mitbestellen. Besonders vielleicht dann, wenn man den Heizlüfter für die Steckdose bestellt hat vorher. Hat der keinen so eine IPC oder wie das eben hieß? Das weiß ich nicht. Ich fand die Idee toll, so einen kleinen Heißlüfter in die Steckdose zu rammen. Da ist er, genau. Hat einen Timer, Mann, 1 Mann, bis 12 Mann. Stunden, 15 bis 22 Grad LED-Anzeige. Nur eine LED, wahrscheinlich IP44. Und 400 Watt, immerhin. 15 bis 22 Grad, das ist ja gar nichts. Bis 32. Ach so. Ja gut, du musst ja wahrscheinlich ist ja auch nicht, dass was passiert. Ich möchte jetzt mal an der Stelle ein Wort bemühen. Ja. Tinnef. Das ist ein schönes Wort. Das hört man selten, ne? Ja, es ist aber das, was mir heute zu unserem Projekt hier eingefallen ist. Ja, Tinnef trifft es ganz gut, würde ich auch sagen. Tinnef. Mann, Mann, Mann. Ja, also wie gesagt, dieser Prospekt, der hat uns echt nachhaltig berührt. Ja. Und ich überlege auch schon, ob euch daraus nicht einen Adventskalender basteln sollte. So irgendwie hinter jedem Türchen. Ein Tinnef. 8 dieser wunderbaren Produkte verbergen. Ja. Es geht kitschiger nicht. Es geht echt kitschiger nicht. Ich habe den Link, Klaus, den habe ich dir da mal geschickt. Ja. Und Steffi, vielleicht hängst du das irgendwo an. Ich hoffe, dass das dann noch verfügbar ist. Und naja, vielleicht hat der eine oder andere dieses Prospekt ja auch schon in den Ofen getan. Wenn ich viel, viel Langeweile habe, vielleicht fotografiere ich die schönsten Sachen noch ab. Also, ja. Oder ich werde ihn laminieren. Dass wir ihn für die Nachwelt aufbewahren. Ich muss mir jetzt den Link mal eben hier in meine Notizen mal hier mal vorsichtshalber schon mal sichern, dass wir das haben. Ja. Es ist genau das, was es mir alljährlich an Weihnachten ein bisschen schwer macht. Ja. Nämlich solche Sachen hier. Ja. Aber das ist halt so. Das, ne, also das Weihnachten halt, ist ein Wahnsinnsgeschäft und man vergisst gelegentlich den eigentlichen Sinn und Zweck dieses Festes. Und ich habe dazu ein kleines Gedicht herausgesucht. Oh, das finde ich schön. Da höre ich gerne zu. Von Hermann Hesse, der Heiland. Immer wieder wird er Mensch geboren, spricht zu Frommen, spricht zu Taubenohren, kommt uns nah und geht uns neu verloren. Immer wieder muss er einsam ragen, aller Brüder Not und Sehnsucht tragen, immer wieder neu ans Kreuz geschlagen. Immer wieder will sich Gott verkünden, will das Himmlische ins Tal der Sünden, will ins Fleisch der Geist der Ew'ge münden. Immer wieder, auch in diesen Tagen, ist der Heiland unterwegs zu segnen, unseren Ängsten, Tränen, Fragen, Klagen mit dem stillen Blicke zu begegnen, den wir doch nicht zu erwidern wagen, weil nur Kinderaugen ihn ertragen. Das vielleicht so als Gedanke zur Adventszeit. Ja. Sehr geehrte Firma Center Shop. Sehr geehrte Firma Center. Sehr schön. Sehr schön, Frank. Sehr schön. Das kannte ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ich war überrascht über Hermann Hesse. Über den Herrn Hesse, ja. Ja. Genau. Ja. Ja, also kurz gesagt, Weihnachten fällt nicht aus. Niemals. Nein. Und wenn man Weihnachten als das Fest sieht, wo Gott in diese Welt kommt, dann muss man Folgendes bedenken. Viel spannender ist, wenn Gott in dein Leben kommt, und noch spannender ist, dass das ganze Jahr über bei vielen Menschen stattfindet. Mhm. Dass der einfach reinplatzt und mal hier und da mal neue Weichen stellt. Und deswegen kann Weihnachten nie ausfallen, weil es das ganze Jahr lang stattfindet. Das ist nämlich ganz einfach. Das wisst ihr noch nicht. So. Es gibt auch das ganze Jahr Lebkuchen, wenn man auf Amazon bestellt. So. Sehr schön. Ja, so ist es. So ist das nämlich. In diesem Sinne sagt der Backhauscast: Eine gute Adventszeit, wie lange sie auch nach Ausstrahlung dieser Folge noch dauern möge. Ja, passt auf euch auf. Feiert das Weihnachtsfest ruhig. Ja, genau. Wie auch immer für euch das besetzt ist, in welcher Art und Weise. Genau. Für uns ist es ganz klar besetzt. Definitiv. Definitiv. Also, dann sagen wir, ich sage ein fröhliches Servus in die Runde. Ja, und ich sage, wie so oft, bis denne.